Aus Studios von Radio Moskau und über deren Mittel- und Langwellensender, deren Leistungen kurzfristig stark erhöht wurden, schalteten sich deutsche Emigranten in die Sendungen der deutschen Reichssender oder in die Reichsprogramme ein. Sie kommentierten seit Mitte 1941 mit kurzen Zwischenrufen das aktuelle Programm und sorgten für erhebliche Unruhe bei den deutschen Hörern. Eine Überlagerung mit Störsendern war nicht möglich, ohne das eigene Programm unhörbar zu machen. In den geheimen Berichten des Sicherheitsdienstes der SS wurden die Geisterstimmen am 18. Januar 1943 erwähnt, 2 Wochen vor der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad. Da heißt es: Verschiedentlich wird beobachtet, dass die Einwürfe des sowjetischen Störsenders in die deutschen Nachrichtensendungen, zum Beispiel vom Massengrab Stalingrad, aus dem kein deutscher Soldat mehr herauskommen werde, in der weitgehend unsicheren Stimmungslage verwirrend wirkten. Von dem sowjetischen Sprecher würden Geschehnisse und Ortsangaben erwähnt, über die sich in der deutschen Zeitung nichts Aufklärendes finde. Für die Geisterstimmen, die live gesprochen wurden und besonders gut im Osten und im Norden Deutschlands zu hören waren, kamen nur politisch höchst zuverlässige Kommunisten in Frage. Anton Ackermann etwa, der später dem Zentralkomitee der SED angehörte, oder Paul Wandel, der in der DDR der erste Minister für Volksbildung und Jugend wurde. Eine Vorzensur, wie bei den anderen Beiträgen aus Moskau, war nicht möglich, da die Zwischenrufer auf das reagieren mussten, was sie gerade selbst im deutschen Rundfunk hörten. Auch die Ansprachen von Adolf Hitler, wie hier zu Silvester 1944, wurden mit Parolen wie »Das Jahr 1945 muss das Ende der Hitler-Tyrannei sein« oder »Nieder mit Hitler und seiner Bande, weg mit den Nazis« unterbrochen. In dieser Stunde will ich daher als Sprecher Großdeutschlands gegenüber dem Allmächtigen das feierliche Gelöbnis ablegen, dass wir treu und unerschütterlich unsere Pflicht auch im neuen Jahr erfüllen werden, des felsenfesten Glaubens, dass die Stunde kommt, in der sich der Sieg endgültig dem zuneigen wird, der seiner am würdigsten ist, dem Großdeutschen Reiche. Das Jahr 1945 muss das Ende der Hitler-Tyrannei sein. Jahreswende sprach der Führer auf seinem Hauptquartier zum deutschen Volk. Es war nicht die vorrangige Aufgabe der Geisterstimmen, so der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter, antinazistische Parolen zu verbreiten, auch wenn das so schien, sondern es bestand die Absicht, mit solchen Zwischenrufen in ein laufendes deutsches Rundfunkprogramm die Hörer in Angst und Schrecken zu versetzen, ihnen zu suggerieren, die Rote Armee stünde kurz vor dem entscheidenden Sieg. Wenn es sogar möglich war, dass die Sowjets im deutschen Radio zu hören waren, so musste die Lage für die Wehrmacht wirklich katastrophal sein. Schon das dunkle Timbre der Stimmen war bewusst darauf angelegt, den Hörern Furcht einzuflößen.